herzlich willkommen zum Uncast Episode 198. Die Woche war im Zeichen von One plus One natürlich gestanden, ganz klar, ja. Und ja, in den News auch noch ein Thema: Big and Dotra verlässt Google. Auch das ein Riesenthema natürlich, ja. Aber ich fange mal mit dem eigentlichen Thema heute an. One plus One, schon ein paar Mal erwähnt in den News. Jetzt ist ja mehr rausgekommen. Das ist offiziell vorgestellt worden von One plus. Und das Telefon nennt sich eben One, ja. groß angekündigt, sage ich mal, aber nicht auf den herkömmlichen Wegen, sondern eigentlich ja fast schon so ein Selbstläufer in den Social Networks. Am Anfang war es sehr, sehr unklar, ob das Ding einfach nur ein Scherz ist, eine Vaporware-Kampagne, ja, oder ob es das dann wirklich gibt. Aber jetzt ist es tatsächlich vorgestellt worden, und es ist eines der besten Android-Handys, die es momentan gibt, zu dem absolut besten Preis, den es gibt für diese Technik. Ja, die technischen Daten an sich sind schnell gesagt: Snapdragon 801 Quad-Core CPU mit 2,5 GHz getaktet, ja, Treno 330 GPU, 3 GB RAM, also mehr als genug Hauptspeicher, 16 oder 64 GB Speicherversionen gibt's da, 5,5 Zoll IPS Display, da sage ich später noch was dazu, mit 401 PPI, 13 Megapixel Kamera hinten mit einem Sony Exmor Prozessor und 6 Linsen, 5 Megapixel Kamera, jawohl, als Front-Facing Kamera, Noise Cancellation ist zum Beispiel eingebaut, ja, um die Verständigung besser zu machen. Das Ganze kommt mit Cyanogen Mods 11S und das basiert auf Android 4.4, also auch hier sehr bemerkenswert, das zweite Cyanogen Mod Gerät auf dem Markt. Dann 162 Gramm Gewicht, das kann man kaum glauben. Und auch LTE-tauglich, zumindest bedingt LTE-tauglich. Und Bluetooth 4.1, NFC ist integriert und sogar Corning Gorilla Glass 3 und ein 3100 mAh Akku. Ja, und was kostet es halt? $699 wäre angemessen. Da wäre es ungefähr in dem Preisbereich wie das Samsung S5 oder auch das HTC One M8. Ja, nur mit besseren technischen Daten noch. Aber weit gefehlt. Die 16 GB Version kostet sage und schreibe $299 und die 64 GB Version $349. Das sind für Europa die offiziellen Preise wohlgemerkt. Für das 16 GB Modell glaube ich 200, Moment, jetzt muss ich mal hier schauen, die offiziellen Preise, Sekündchen, haha, ja, so, ich muss die offiziellen Preise von Twitter mal holen, und zwar offiziell angekündigt in dem Feed, die 16 GB Version €269, 64 GB €299 inklusive Mehrwertsteuer, alles drin, muss man auch nicht importieren, wird über einen deutschen Händler verkauft, und damit ist das absolut der Hammerpreis, ja. Gibt's überhaupt nichts drüber zu diskutieren, das ist unglaublich, das ist der Wahnsinn, ja. Also ich wollte mir ja eigentlich ein Arcos 8 Zoll Tablet holen damit und das dann auch zum Telefonieren benutzen. Für meine Telefongewohnheiten ist es kein Problem. 5,5 Zoll ist natürlich für mich ein bisschen klein dann vom Display her, klar. Also ich hätte mir da lieber ein Phablet gewünscht mit 6 Zoll aufwärts. Ja, auf jeden Fall. Und Von daher bin ich ein bisschen jetzt natürlich zweigeteilt, Arcos kaufen mit den ja noch nicht mal vergleichbaren technischen Daten, ja, aber sehr wohl der vergleichbare Preis mit weniger Speicher noch. Oder eben dann doch dieses OnePlus holen, tja. Aber vielleicht ja, übrigt sich ja auch die Frage, denn OnePlus hat ein Problem mit dem Ganzen. Die Aufmerksamkeit ist natürlich für so ein Start-up aus China enorm. Ja, also es ist faszinierend, was da über die Social Networks abging. Und es ist natürlich auch die Sache, dass man erstmal Angst hat, weil man nicht weiß, wie das dann tatsächlich abverkauft wird. So viel zu produzieren, dass dann vielleicht etwas ja zu viel im Lager liegt, das ist eben ein Problem. Das ist das Ende von jedem Start-up. Ja. Auf der anderen Seite aber auch, dass die Nachfrage eventuell so hoch wird, dass man es überhaupt gar nicht befriedigen kann von der Anzahl, was da verlangt wird an Telefonen. Deswegen geht eben jetzt OnePlus einen Weg, den ich aber sehr, sehr fraglich finde. Und zwar mit Invites. Ja, genau, mit Einladungen. Und da frage ich mich wirklich, Einladung wirklich bei einem Telefon? Ich finde, es ist fast schon wieder negativ zu bewerten, oder für mich ist es negativ zu bewerten. Wenn ich meine Kohle loswerden will, für ein Telefon zu kaufen, und dann will ich nicht noch einen Invite von irgendjemand brauchen. Das finde ich unglaublich. Ja? Unfassbar ist das. Ich meine, klar, wie gesagt, der Hintergrund ist vermutlich der, dass man eben über die Stückzahlen Kontrolle haben möchte, aber also ich weiß nicht, das könnte viele Käufer wieder abschrecken, ja, und gleichzeitig aber auch kann man solche Invites nicht ganz zu 100% kontrollieren, es sei denn, die Firma alleine macht die Invites, ja, und das wäre ja noch grausamer, ja. Und da denke ich, das gibt jede Menge Unmut, ja. Also ein Telefon mit Invites zu verkaufen, wo gibt's denn sowas? Ja, das ist ja lachhaft, das ist schon, finde, das ist schon diskriminierend. Ja. Ja, genau, ich möchte ein Recht haben, so ein Telefon zu kaufen. Ganz genau. So sieht das aus. Ich will. Ja. Aber das dann, wie gesagt, von der Gnade abhängig zu machen, ob man jetzt einen Invite bekommt oder nicht, ja. Und viele Firmen denken dann, naja, dann schicken wir dem mal einen schnellen Invite, dann ist er zufrieden. Nee, nee, so einfach geht das nicht. Ich sehe das ein bisschen prinzipieller, ja. Weil wenn ich einen Invite habe, mag das zwar für mich dann was bringen, aber für die vielleicht Tausende von anderen Menschen, die eben keinen Invite bekommen und vielleicht so ein Telefon gerne hätten, bringt es rein gar nichts, dass ich einen habe. Ja, es ist eine ziemliche Sauerei und ich kann es auch gar nicht verstehen und das könnte dem Startup auch das Genick brechen. Dann gibt kann man natürlich auch Spekulationen vom Stapel lassen, ob das dann nicht auch wieder ein Zeichen davon ist, dass es das Telefon in Massen gar nicht so geben wird. Ja. Der Preis ist natürlich auch ein großes Fragezeichen. Kann die Firma das anbieten? Zu dem Preis überhaupt ohne Verluste zu machen? Da muss ich sagen, ist die Antwort ganz einfach ja. Also die Telefone werden teilweise, auch wie zum Beispiel das M8, ja, oder auch die Samsung-Geräte, werden teilweise zu Preisen produziert, die weitaus niedriger liegen. Aber die Firmen möchten natürlich mehr Geld verdienen mit den Geräten, ja. Die Preise, die hier in der Presse auch gern vorgezeigt wird, so Rechenexempel dann, ja, so viel kostet ja ein Display, so viel kostet ja ein Akku, da kommt es aber auch immer drauf an, wer das kauft, in welchem Stückzahl es gab. Für Endverbraucher mag zwar ein Akku für 30 Euro durchaus sogar günstig sein, aber für so einen Anbieter, der eben so ein Handy produziert, beziehungsweise dann eben zusammenbaut, der kriegt den Akku dann für, was weiß ich, 1 Euro oder 2 Euro. Ja. Klar ist natürlich, dass das deswegen möglich ist, weil die die Mitarbeiter in China eben wegen weniger verdienen. Ja, ganz klar. Aber da machen wir uns nichts vor. Die größte, fast alle Firmen lassen in China produzieren, zumindest Teile davon produzieren. Und da gibt es ja auch die Möglichkeit, wenn man da Bedenken hat, zum Beispiel das Fairphone zu wechseln, da muss man halt ein paar Abstriche machen, aber dann kann man auch sicher sein, zumindest weitgehend sicher sein, ja, dass das eben auch fair produziert wird und sich die Ausbeutung auf ein Minimum reduziert. Ja. Die Masse der Benutzer wird sich da wohl leider keine Gedanken drum machen, aber sich eher Gedanken drum machen, ja, was ist denn, wenn die Firma jetzt das macht? Die können das ja gar nicht, wenn die kein Geld verdienen, machen die pleite. Also ich bin zwar der Meinung, dass sie mit dem Telefon nicht wirklich Geld verdienen können, ja, aber dass sie das ohne Verlust anbieten können. Und dadurch wird natürlich auch ein Name jetzt etabliert. Und dann wird man später hinaus da eventuell Gewinn einfahren, wenn die Komponenten günstiger geworden sind, beziehungsweise wenn dann weitere Modelle kommen, die dann etwas anders kalkuliert sind eben wieder. Ja. Im Prinzip ist das ein Werbe, ein Promophone, ja, das es da gibt. Und das ist eben auch, das zeigt auch, dass es eben hier mit Einladungen geht. Ja, also gut, selbst wenn, sag ich mal, wenn ich eine Einladung bekomme, ist natürlich die Frage, soll ich dann wirklich das Telefon holen oder nicht? Ja? Ich hätte lieber gern etwas mit größerem Display. Ich habe eigentlich das Handy an sich schon abgeschrieben, ja, und steig also so Vollzeit auf Tablet um, ja, weil ich eben eigentlich nicht telefoniere. Ja, ich habe mal auch, ich guck immer mal wieder rein und dann habe ich so seit März 2013 mit dem Telefon vielleicht mal 6 Minuten telefoniert. Ja, also seit März 2013. So sieht bei mir die Handybenutzung aus. Und das heißt, für diese 6 Minuten, ja, ein Headset habe ich eigentlich immer dabei für Musik zu hören. Tja, kein Problem. Ne? Aber 5,5 Zoll ist mir halt als neues Gerät ist mir das jetzt zu klein. Ja, also 6 Zoll aufwärts sollte es eigentlich schon sein. Aber demgegenüber stehen dann eben diese unglaublichen technischen Daten und die reizen mich natürlich auch wieder und die werden nicht nur mich reizen. Denn wenn man das im zusammen mit dem Preis sieht, ja, dann haut einen das aus den Schuhen. Ja, echt. Wirklich der Hammer. Die selbst sagen ja, das Flagship-Killer-Phone. Ja, also das ist wohl auf Samsung gemünzt. Ja, die ja mit dem S5 hier immer so schön ihr Flagship präsentieren. Und technisch gesehen, ja, muss man schon sagen, zumindest von Leistungsdaten her, haut das Samsung S5 und alles andere, was im Mainstream momentan auf dem Markt ist, in die Pfanne. Ja. Es ist ja fast zu schön, um wahr zu sein mit den technischen Daten. Und ich habe immer noch eine Portion Skepsis, solange bis die ersten Geräte offiziell ausgeliefert werden. Ja. Einige Journalisten haben die übrigens schon. Also es gibt's auf jeden Fall, das Teil. Designmäßig, das ist natürlich eine Sache, wo sich immer die Geister so ein bisschen scheiden. Ich finde es zumindest mal optisch gut, dass es mal ein klein wenig anders ist optisch, als das, was man bisher bietet. Also nichts mit iPhone-Clone zum Glück. Ja. Ja, Corning Gorilla Glass 3 ist auch schon mal nicht schlecht. Bei Twitter sagt die Firma selbst, sie mussten Plastik verwenden, wegen dem Empfang, aber es ist natürlich sicherlich auch eine Geldfrage. Ja. Aber auch das war dann ein Seitenhieb auf Apple, die gesagt haben, wir haben natürlich das, also den Rahmen außenrum aus Plastik gemacht, damit es keine Probleme beim Empfang gibt. Hohoho, ne? Wer kann sich noch erinnern an das iPhone? Ja, mit dem nimmst in die Hand und dann hast keinen Empfang mehr. Wunderbar. Auch hier ein kleiner Seitenhieb. Tja. Was soll man sagen? Ein Startup aus China. Übrigens soll es Verbindung haben mit Oppo. Ja, was ich eigentlich negativ empfinde. Im Gegenteil, wenn das tatsächlich die Gerüchte sich also bewahrheiten würde, dass das irgendwie mit Oppo da zusammenhängt, dass die also das Oppo also Mehrheitsanteilseigner ist, ja, an diesem dieses OnePlus, da würde ich mal sagen, dann ist es eher positiv, weil es dann nämlich das Fortleben der Firma eigentlich schon gesichert ist dann. Ja, dann braucht man sich eigentlich überhaupt keine Gedanken mehr zu machen. Und die Frage nach dem, ist es rentabel oder so, erübrigt sich dann eh, weil, ja, dann ist da schon mal was dahinter, eine etablierte Firma. Gut, also die ganze Frage, die sich jetzt stellt, ist, gibt's einen Invite? Und soll man es machen? Ja. Tja, ja, verführerisch ist auf jeden Fall. Ein China-Startup und was? Wer hat's? Ich glaube vor 2 Wochen gesagt, dass China den Markt übernehmen wird, den Handymarkt übernehmen wird. Bisher ja fest in koreanischer Hand. Und das ist ein weiterer Schritt zu dieser ja fast unvermeidlichen Tatsache in der Zukunft, ja, dass die Chinesen mit ihren Geräten den Markt übernehmen werden. Und ich denke, das könnte ein großer Schritt sein in die Richtung. Jo. Gut, ich gehe mal weiter zu den News. Es gab halt auch noch ein paar andere Sachen, Kleinigkeiten, ja. Zum Beispiel, dass Vic Ganodra Google Plus verlässt. Ich habe mich schon ausführlich darüber geäußert in der Rios Wochensicht. Wer also sich für das Thema noch mehr interessiert, empfehle ich mal auf wochensicht.netcast.com zu gehen und da mal reinzuhören in die aktuelle Folge. Was ist passiert? Vic Ganodra hat seinen Abschied von Google in einem Google Plus Posting veröffentlicht. Das hat zu heftigen journalistischen Ergüssen geführt. Ja, naja, Journalist, ich weiß nicht, ob ich TechCrunch als Journalismus bezeichnen soll oder eher als Schmierversion von vernünftigen Tech-Blogs. Naja, auf jeden Fall schreiben eben viele von diesem Trollblock ab. Ja, das war schon immer ein Dorn in mir im Auge. Mike Arrington ist bei mir der größte Troll unter der Sonne. Ja, und bin da zum Glück nicht ganz alleine mit der Ansicht. Wie hat der andere nochmal geheißen? Ich weiß gar nicht, der dann hier mit diesem komischen T-Shirt rumgelaufen ist, der die ach, wie heißt diese Or ich hab das schon fast verdrängt hier wieder, was da war. Ja, der andere Typ halt, der dann ausgebootet wurde, als die Huffington Post irgendwie TechCrunch übernommen hat. Ich glaube, da Arrington Troll ist noch weiter drin, ich bin mir ganz sicher. Auf jeden Fall, ja, die haben halt alle von dem abgeschrieben, leider auch so größere Medien wie zum Beispiel die Financial Times und so weiter. Denn TechCrunch hat behauptet, es wäre der Tod von Google Plus, das Ende von Google Plus wäre nur noch ein wandelnder Toter. Und wir kennen ja alle die Google-Hasser bei TechCrunch, die warten natürlich auf solche Meldungen, ne? Ich meine, Google muss das ein bisschen stärker kommunizieren, aber es wurde bereits von Moritz Tolksdorf gesagt, dass es Unsinn ist. Es wurde von Larry Page klar gemacht, dass die Entwicklung bei Google Plus weitergeht, ungeachtet vom Austritt von Vic Ganodra. Und man kann auch, wenn man das mal von der anderen Seite sieht, Vic Ganodra durchaus unterstellen, dass es aus persönlichen Motiven war, denn die einführende Geschichte, die er hier so eindringlich veröffentlicht hat bei Google Plus, über den Tod der Onkel seiner Frau, ja, der auf tragische Weise unterwegs mit einem Fahrrad von einem Truck erfasst wurde und gestorben ist, ja, dass ihn das eben zum Nachdenken animiert hat. Und eben, da könnte man durchaus sagen, das sind persönliche Gründe. Die genauen Hintergründe spielen aber, was Google Plus anbetrifft, auch keine Rolle. Ja. Veränderungen, klar, die gibt es ja bei Google Plus immer. Aber ist das ganz einfach. Google Plus, ich glaube, Google Plus wird es noch geben. Da ist TechCrunch schon weg von der Bildoberfläche. Da gibt es immer noch Google Plus. Ja. Da bin ich mir ganz sicher. Ich habe es immer wieder gesagt, Google Plus ist Google. Und egal, wie die Entwicklung weitergeht, diese Institution Google Plus, die ist ja mittlerweile das Zentrum von Google. Und das wird sich auch nicht mehr ändern. Wie immer kann man natürlich darüber streiten, ist Google Plus überhaupt ein Social Network? Google sagt nein. Ja, manche sagen ja, vergleichen es immer mit Facebook. Anscheinend gibt es auch für die Amerikaner einen zweiten Platz. Zweiter Platz ist tot. Ja, es gibt nur den ersten Platz. Alles andere hat keine Daseinsberechtigung. Ja, das war vielleicht auch so ein bisschen bezeichnend für die amerikanische Denkweise in dem Sinne. Ach, sag mal so, wenn die entsprechenden Leute drauf sind, würde ich mich auch mit einem 50-Mann-Social-Network begnügen. Und notfalls mache ich meine Mailingliste wieder auf. Aber da braucht man überhaupt keine Angst zu haben. Google Plus ist sicher. Das sagen nicht nur alle bei Google, sondern das sieht man auch bei jedem, der eigentlich logisch denken kann. Denn der Tod von Google Plus wäre gleichzeitig auch der Tod von Google. Und das ist ungefähr so unwahrscheinlich, wie dass uns der Himmel auf den Kopf fällt. Ja, das gibt's nur in Märchen und Sagen. Ja. Gut. Samsung hat allerdings wohl schon andere Pläne gemacht, unabhängig von der Google Plus Kram und Vicandotra und so weiter. Ja. Übrigens, ich tue das sehr, sehr bedauern, dass Vicandotra weggegangen ist. Also nicht falsch verstehen. Es ist mir nicht egal, aber es wird Google Plus wird's egal sein. Ja. ich war in einem Samsung Shop und da habe ich eine erschreckende Aussage gehört, die ich zuerst mal als, naja, vollkommen unqualifiziert abgetan habe, ja, so ohne Hand und Fuß, totale Gerüchte, so ungefähr wie ich das Gerücht abtue jetzt mit Google Plus, ja, und von TechCrunch. Und zwar hat mir da ein Samsung-Mitarbeiter erklärt, dass nächstes Jahr bereits bei einigen Android-Geräten Android rausfliegt und durch das eigene System Tizen abgelöst wird. Und was habe ich letzte Woche noch gesagt? Der Deal mit Google, dass es eben nicht passiert? War das vielleicht nur ein Gerücht? Ja. War ich da vielleicht zu leichtgläubig? Also die Aussage eines Samsung-Mitarbeiters in einem Samsung-Shop ist ja normalerweise nicht unbedingt jetzt die Referenzquelle. Ja. Aber das, was mich dann dazu gebracht hat, zu glauben, dass es doch vielleicht nicht ganz so abwegig ist, war ein Artikel im Google Watch Blog, ja, wo ebenfalls ein Bericht existiert, ja, von All About Samsung, dass möglicherweise genau das passieren wird, ja, dass Samsung neue Geräte rausbringt ohne Android, aber mit Tizen. Die zwar app-kompatibel sein werden, aber eben kein Android mehr benutzen. Ja. Das hat mich dann sehr nachdenklich gemacht. Hat da wirklich dieser Samsung-Mitarbeiter wirklich schon mehr gewusst als zu dem Zeitpunkt die Presse? Interessant. Ja. Ganz abwegig scheint es nicht mehr zu sein. Und wenn man hier bei dieser Google Plus Geschichte sagt, da keine Panik, absolut unmöglich, ja, dass Google Plus weggeht, so muss ich hier sagen, wenn Samsung Android kickt und Tizen wirklich als ihr System bringt, dann kann ich schon mal sagen, Panik, ja, Panik. ob es Panik ist für Android oder für Samsung, das wird sich dann auch zeigen. Auf jeden Fall ist natürlich Samsung mit Abstand der Hersteller, der am meisten Android-Geräte verkauft. In Europa und in den USA, wohlgemerkt. In China nicht. Aber ich bin entsetzt, auf jeden Fall, ja. Aber möglicherweise verkalkuliert sich das Samsung. Das wäre ja nicht das erste Mal, wo sich Samsung verkalkuliert hat. Schon mal ist das passiert, ja, mit einem System. Vielleicht schwebt da ein bisschen Größenwahn mit. Ja. Also es ist zwar noch nicht ganz sicher, aber fest steht offenbar, dass Samsung sich langfristig eben wie von Google lösen will. Das schreibt auch das Google Watch Blog. Ein Samsung-Manager, ein ranghoher Samsung-Manager, hat da mal gesagt, was Sache ist und dass eben hier das durchaus Ziel von Samsung ist, Android loszuwerden. Ja. Dass das allerdings schon nächstes Jahr passieren soll, das hat nämlich der Mitarbeiter dort von einem Samsung-Shop gesagt, schon bereits nächstes Jahr sollen erste Geräte kommen, die kein Android, also Phones kommen, die kein Android mehr drauf haben, stattdessen Tizen. Das ist schon ziemlich bedenklich, ja. Und wer dann letztendlich den Kürzeren ziehen wird, Android oder Samsung, der Kampf wird hart, das sage ich ganz klar, in den USA und in Europa, ganz klar. Wenn es denn Samsung schafft, die Apps tatsächlich kompatibel zu machen, ja, dann ist das schon mal die halbe Miete. Aber ohne offiziellen App Store, also Play Store von Google, da denke ich, wird es kritisch werden, ja. Weil, sind wir mal ehrlich, das Samsung App Store ist bisher nicht mehr als ein schlechter Witz. Ja, und das wäre ein absoluter Nachteil. Die Leute könnten gar nicht die Apps mehr finden, die eben so gebräuchlich sind. Das wäre ein absoluter Nichtkaufgrund mehr dann für ein Samsung-Gerät. Und dass dann auf Tizen der offizielle Play Store von Google ist, das halte ich für absolut ausgeschlossen. Ja, da wird Google sich schon zur Wehr setzen und sagen, okay, ihr wollt kein Android mehr haben, dann kriegt auch keine offizielle Android-Lizenz, logischerweise, und ihr kriegt auch keinen Google Play Store, und ihr kriegt auch kein Gmail, und ihr kriegt auch kein Google Maps und so weiter und so weiter. Und dann muss Samsung das alles selbst draufklatschen und das wäre dann äußerst übel. Ja. Ich meine, bei Google kann man auch nicht sicher sein, ob die wirklich so radikal sich dann durchsetzen würden, oder ob dann eben gesagt wird, naja, Maps kriegen die trotzdem und Gmail kriegen die trotzdem. Uns ist wichtiger, dass Kunden unser Gmail und unser Maps benutzen statt Android. Das kann durchaus sein. Ich meine, die Apps gibt es ja auch für iOS zu größten Teil. Ja. Und von daher ist es fraglich, ob hier Google sowas macht. Auf der anderen Seite wurde ja in den letzten Monaten auch ganz klar, dass Google auf jeden Fall seine Lizenzen für Android härter durchsetzen will. Ja, da werden also ganz klar gesagt, wer Telefone rausbringt mit einem zu einem Betriebssystem, kriegt keine Lizenz mehr, muss also gucken, was er macht, keinen Zugang zum Play Store mehr, nichts mehr. Ja, die Statuten, die AGB von dem Play Store werden also stärker forciert und die Firmen werden also hier unter Druck gesetzt, dass sie eben sich da an die Richtlinien halten, ansonsten gibt es keine Google Apps mehr, ja. Das kann natürlich dann auch sein, dass es hier einen Krach gibt, ja. Was das allerdings dann war mit dieser Vereinbarung Samsung, Google, das kann ich nicht sagen. Und deswegen bleibt's erstmal in der Wartestellung, ja, bevor man hier das Ende von dem einen oder anderen System hochbeschwören. Ja, muss man noch etwas, ja, das Ganze erstmal beobachten. Trotzdem halte ich jetzt mittlerweile das Gerücht für durchaus plausibel, da jetzt eben auch Quellenberichten mit Verbindungen zu höheren Samsung-Stellen und nicht nur zu einem Shop-Mitarbeiter. Tja, so ist das, ne? Samsung hat auch ein neues Flaggschiff angekündigt, ja, offenbar, oder was heißt angekündigt, wird so zickert so langsam durch, ja, Projekt KQ nennt sich das, KQ. Und auch da stellt sich dann natürlich die Frage, ist das schon die Tizen-Antwort zu Android? Wer weiß, es wird auf jeden Fall noch etwas dauern, bis dieses Projekt KQ rauskommt. Das mag durchaus stimmen. Es wird hier auch spekuliert bei Talk Android, dass es vielleicht eine Variante ist von vom Galaxy S5, ja, verbesserte Variante. Und auch das könnte ja dann darauf hindeuten, dass da vielleicht ein anderes System dann drunter werkelt. Auf jeden Fall soll dieses Gerät eine Auflösung 2560 mit 1440 Bildpunkte Auflösung haben, was sehr viel ist, und der Bildschirm soll meiner Meinung nach, oder soweit ich das hier erkennen kann, nicht weiter von der Größe her anwachsen. Und das lässt natürlich auch aufhorchen, ja, in dem Zusammenhang vor allem. Projekt KQ, da werden wir sicherlich in der nächsten Zeit noch einiges davon hören. Ob das jetzt nur eine zusätzliche Variante ist oder ob das dann tatsächlich das neue Gerät ist, das neue Flaggschiff ist, das dann vielleicht im Jahr oder im knappen Jahr rauskommt und dann eben Tizen bringt statt dieses statt Android. Ja, dann noch eine Sache, da habe ich auch heute schon drüber in der Rios Wochensicht gesprochen. Gmail soll eine Funktion bekommen für GBG, PGP-Funktion endlich. Hinter den Kulissen soll hart daran gearbeitet werden, dass Google eben jetzt es ermöglicht, einfach die Nachrichten Ende zu Ende zu verschlüsseln. Meine Bedenken habe ich schon in der Rios Wochensicht geäußert dazu. Die Frage ist natürlich, wie wird das gemacht, wie wird das gehandhabt. Zu den Werbeeinnahmen muss ich sagen, das würde ich jetzt nicht so hoch bewerten. Also die Werbeeinnahmen von Gmail sollen sehr, sehr gering sein. Nicht unter anderem deswegen, weil es ja keine echte Werbung zum Beispiel der App von Gmail gibt auf dem Handy, ja. Und auch im Browser hält die sich durchaus in Grenzen. Von daher und auch die Einnahmen sollen laut Untersuchung da extrem gering sein. Von daher wäre es durchaus möglich, dass Google dieses Projekt wieder kippt bei der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Auch möglich wäre es, da ja nicht alle Nachrichten verschlüsselt sind, vor allem nicht alle Nachrichten, die man bekommt, ja, zum Beispiel von Firmen etc., die ja besonders sag ich mal, besonders wichtig sind, um gezielte Werbung zu geben, ja, dass dann eben das keine große Rolle spielt und es dann tatsächlich gemacht wird, ja. Also ich sag mal, vernünftig wäre meiner Meinung nach nur so ein System, wo man eben, wo eben Google so wie einen speziellen Key-Server hat, ja, wo eben die Gmail Kunden ihr Public Key hinterlegen können, ja. Google kann dann automatisch prüfen, ah ja, das ist hier, der User hat also ein Public Key hinterlegt, die Nachricht wird verschlüsselt übertragen, dann wird der verschlüsselt der Client, also bei einem selbst daheim, zum Beispiel ein Browser-Plugin etc., verschlüsselt die Nachricht und überträgt dann die verschlüsselte Nachricht über Google. Der Empfänger bekommt die und kann die dann mit seinem Private Key entschlüsseln. Ja. Das heißt, da wird es dann vereinfacht, dass man gar nicht mehr wissen muss, hat derjenige ein GPG, ein PGP-Schlüssel, sondern das wird dann von Gmail automatisch gemacht. Und das ist wäre der erste Schritt zu einer vernünftigen Verschlüsselung, weil es dann einfach wird. Genau dasselbe würde dann auf dem Handy passieren, also auch unterwegs, wo eben das die Einfachheit der Verschlüsselung besonders wichtig ist. Niemand wird sich unterwegs um die Verschlüsselung kümmern, wenn die nicht automatisch vonstatten geht. Ja. Und genau das könnte aber passieren dann mit diesem Ansatz. Wie gesagt, es ist diskussionswürdig. Ich habe es in der Wochensicht nochmal genau besprochen da. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Lichtblick. Ja. Die LiveLock-App von Sony, die gibt's jetzt auch für Nicht-Sony-Geräte im Play Store zum Download. Voraussetzung ist allerdings Android 4.4 KitKat. Und ja, was macht die LiveLock? Also ehrlich gesagt, ohne dieses Sony-Armband macht die gar nicht so viel. Ja, ich habe mir das mal angeguckt. Ja, sie sieht interessant aus. Sie läuft wieder im Hintergrund. Ja, noch eine App im Hintergrund. Ja, aber so ganz, klar wurden dann auch die entsprechenden Funktionen. Da gibt's zum Beispiel eine Sache, wo man sieht, wie viele Stunden man gespielt hat. Ja, wie? Wie soll das Gerät das überhaupt erkennen, ob man gespielt hat oder nicht? Das würde ja dann nur für zum Beispiel für Sony PlayStation Network funktionieren, ja, wenn man da eingeloggt ist. Also da ist dann doch schon ein bisschen fraglich, ja, was da, wie das genau gemessen wird dann. Wie gesagt, ohne das Fitband oder wie das da heißt bei Sony Liveband oder sowas, bringt die App eigentlich nicht viel, aber immerhin ist es gut, dass man jetzt diese LiveLock-App von Sony auch nutzen kann ohne Sony-Gerät, aber sie entspricht keinenfalls meinen Erwartungen, wo man das dann auch, sag ich mal, in ein LiveLock, so wie ich das verstehe, ja, veröffentlichen kann, als Blog beispielsweise, ja. LiveLock war da ja mal sowas gemeint. Von daher, also für mich uninteressant, ja, das ist halt nur eine Fitness-App und da muss ich sagen, gibt es momentan von verschiedenen Firmen bessere Lösungen, ja, die sich auch schon bewährt haben. LiveLock zusammen mit dem Sony Armband, vielleicht, dass da dann eben entsprechend mehr Sinn dahinter steht und dass da die LiveLock-App dann ihre Stärken zeigt. Ja, Google Now bekommt weitere Verbesserungen. Unter anderem soll angeblich eine systemweite Okay Google Funktion integriert werden. Das heißt, egal wo man ist, egal in welcher App, egal auf welchem Bildschirm, mit Okay Google aktiviert man das Google Now und das Telefon hört zu. Es soll dann auch eine Konversation geben. Diese Konversationsmöglichkeit soll also erweitert sein. Ja. Das heißt, man sagt dann, okay, Google, ja, wie wird das Wetter? Und dann fragt Google Now zurück, das Wetter von welchem Ort? Und dann sagt man eben das Ort und dann kriegt man das Wetter gesagt. Zack. Ja, sowas. Und das eben nicht nur vom Homescreen aus, wenn man das Google, das okay, Google dann sagt, sondern von überall her. Ja, man ist zum Beispiel, also wenn man das ganz weit spinnen will, man ist jetzt im Spiel und will jetzt irgendwas wissen und okay Google und dann zack, wird das Spiel kurz unterbrochen und man kann es eben dann die Anfrage stellen und so weiter. Ja. Ganz, auch hier ist natürlich auch wieder nicht ganz ohne Diskussion, klar, weil ja Google dann im Prinzip immer im Hintergrund mithört. Bisher kann man die Funktion aber auch ausschalten, wer dann eben das nicht so gerne hat. Ja, Leute, so ist es. Google Now wird ja permanent verbessert und versteht auch immer mehr Befehle. Schlecht finde ich es ja nicht, aber beim nächsten Android-Handy, das ich einrichte, wird Google Now wieder deaktiviert. Weil ich halt eben jetzt auch die meisten Google-Services ersetzt habe durch andere Dienste und da kommt dann auch nicht mehr viel für Google Now an Informationen, ja, keine Mail-Infos mehr, gar nichts mehr. Und das Einzige, was ich eigentlich jetzt noch bekomme, sind die Fußballergebnisse der japanischen J-League. Und wenn ich halt losfahre, dort wo ich regelmäßig hinfahre, kriege ich rechtzeitig Informationen, ob da Stau ist oder nicht. Aber mehr ist es eigentlich nicht, was Google Now bei mir macht. Müsste mal gucken, wenn ich Google Now abschalte, ob dann nicht auch der Akkuverbrauch ein bisschen besser wird. Ja. Nun ja, gucken wir mal. Foxconn, ja, Foxconn, genau. Stärkt jetzt Android den Rücken mit Patente. Ja. Und zwar, ich habe ja eben schon mal angesprochen, die meisten Firmen lassen ja eh in China produzieren, zu mehr oder minder üblen Bedingungen. Ja. Deswegen ist es durchaus auch fraglich, ob dieses, was Foxconn jetzt macht, positiv oder negativ für Android ist. Auf jeden Fall scheinen die es schon mal über Apple geärgert zu haben, weil Apple hat ja angekündigt, dass sie mittelfristig mehr Jobs in die USA bringen wollen und weniger eben in China produzieren lassen wollen. Ja, wer es glaubt, ne? Kommen, da werden die Papa in den USA draufgeklebt und da steht dann Made in California drauf. Ach, wird ja sowieso schon gemacht, obwohl wir alle wissen, wo das iPhone hergestellt wird. Aber gut, egal. Auf jeden Fall scheint das Foxconn zu nerven. Und meiner Meinung nach ist das nämlich ein herber Schlag Richtung iPhone. Denn Foxconn, das wissen nur wenige, hat nämlich über 60.000 Patente. Ja. Sichern lassen. Das ist auch der Grund, warum so viele Firmen bei Foxconn produzieren lassen. Ja. Und diese Patente werden jetzt Google zur Verfügung gestellt. Unter anderem auch, um dann zum Beispiel auch Firmen wie Samsung zu helfen. Also ganz interessant, diese Übersicht oder diese Überlappung. Ja. Und das führt mich eben zu dem Schluss, dass das eine Racheaktion ist gegen Apple. Denn darum geht's. Denn ganz klar wird dadurch Google, wird Googles Position gegenüber Apple stark verbessert mit diesen Patenten, wenn Foxconn diese Patente an Google eben verkauft, dann wäre Google in einer wesentlich besseren Position und möglicherweise könnte da auch dann, sofern Apple dann noch bei Foxconn produzieren lassen will, für Google Lizenzzahlungen notwendig, ja, damit Apple überhaupt das iPhone produzieren lassen kann. So könnte es passieren. Und dass da Foxconn natürlich seine Patente hier abgibt, das scheint mir auch eine Art Verzweiflungsreaktion zu sein, weil Foxconn natürlich viele Milliarden verlieren wird, wenn Apple seine Drohung wahr macht und weniger Jobs oder mehr Jobs in den USA machen will, weniger bei Foxconn produzieren lassen. Das könnten natürlich auch wieder andere Android-Firmen dann nehmen, um jetzt dann bei Foxconn eben hier produzieren zu lassen und eben der Android-Ecosphere das eben da dann eben den Rücken total zu stärken und da loszulegen dann. Interessant, interessant, was hier abgeht. Und ich bin mal auch gespannt, wie das dann endet letztendlich. Ob das dann wirklich Auswirkungen hat und wie die wahren Hintergründe sind, aber ich denke, ich liege da richtig. Das ist eine Racheaktion gegen Apple. Die könnte Apple, wie gesagt, auch teuer zu stehen kommen. Xiaomi, tja, ihr merkt schon, ne? Xiaomi, Xiaomi. So, buchstabiert, los, ohne zu gucken, wie es geschrieben wird. Xiaomi. Schwierig. Deswegen hat jetzt Xiaomi einen ersten Schritt unternommen und hat sich die Domain mi.com gesichert. Mi.com. Und die ist natürlich wesentlich einfacher für die Amerikaner, für die Europäer, ganz klar. Wobei, ja, viele werden da wahrscheinlich dann ME schreiben statt MI. Ja. Aber okay, was soll's. Besser als Xiaomi ist es auf jeden Fall. Definitiv. Und das ist ein weiterer Schritt zur Internationalisierung von der Firma, die ja mit dem Redmi international jetzt startet, mit dem 8-Core-Gerät, ja, und Da wird einiges noch interessant sein auf dem Markt. Und da ist es halt auch wichtig, dass die Domain stimmt. Gerade bei den Amerikanern ist es sehr wichtig. Und da ist es eine gute Idee, mi.com sich zu schnappen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das einiges gekostet hat. Aber die könnten sich lohnen, diese Ausgaben. Ne? Übrigens, wenn wir von Xiaomi sprechen, es gibt tatsächlich die Mi Bunnies. Ja, die Mi müsst ihr euch mal angucken, da lacht ihr euch kaputt. Die Mi Bunnies, eine, naja, wie soll ich sagen, eine Sammlung von lustigen Hasen in verschiedenen Kostümen, Superman-Kostümen beispielsweise. Und die haben oft auch hier solche Kappen auf, ja, mit, naja, wie soll man das sagen? Chinesischen Symbolen, so chinesischer Stern, ja, wie auf, ja, flaggenmäßig, ja, also eindeutig sieht man, dass das so Chinesen Bunnies sind, ja, cool, sieht richtig lustig aus, habe ich gar nicht gewusst. Die Mi Bunny Family, ja, gibt's tatsächlich. Kann man mal in Betracht ziehen. Ich hoffe, die kommen auch mal bei uns raus. Im Moment scheint es sie jedenfalls nur in China zu geben, weil wenn ich da draufklicke, komme ich zu einer chinesischen Seite, die da nichts weiter drüber schreibt, in mir verständlichen Schriftzeichen. Ja. Naja. Aber lustig trotzdem. Gut, zum Schluss noch das Super Security Black Phone mit Tegra 4 i-Prozessor. Ihr wisst ja, da soll in den USA jetzt ein super sicheres Blackphone rauskommen, ja, das die Privatsphäre der Nutzer am meisten schützt, ja. Und wie das im Einzelnen passiert und ob das dann wirklich sicher ist, das kann ich natürlich noch überhaupt nicht sagen. Aber was man jetzt eben sagen kann, ist, was für ein Chip benutzt wird, ein Tegra 4i oder 4i. Und 4,7 Zoll IPS-Displays soll es haben, 2 GB Speicher, 16 GB Flash-Speicher, 8 MP-Kamera. Da ist es dann so Mid-Range, würde ich mal sagen, Mid-Range-Gerät. Aber eben die Besonderheit, Private OS soll drauf sein, also ein Android-Derivat, das voll und ganz so ausgelegt ist, dass es sicher sein soll. Soweit ich das noch weiß, wurde da auch mal gesprochen, dass zum Beispiel Besitzer und also zwei Besitzer und mit Blackphone sogar verschlüsselt telefonieren können untereinander. Also sowas wie eben so Geräte, die bisher nur für Staatsmänner zur Verfügung ist. Ja, außer man heißt Merkel, dann wird man trotzdem von der NSA abgehört. Ansonsten denke ich, ist es sehr, sehr interessant, dieser Ansatz, aber wie die Sicherheit dann ist, da muss erstmal mehr bekannt geworden sein. Ich tue da nur ungern Vorschusslorbeeren geben. Die Intention ist schon mal gut, jetzt muss man nur schauen, ob das dann auch tatsächlich hier diese Versprechungen einhalten kann und nicht nur falsche Sicherheit verspricht. Das wäre nämlich noch schlimmer. So, ich komme dann zu den Community-Sachen. Klar, es war natürlich auch hier das OnePlus One im Mittelpunkt. Der Stefan hat mir hier auch ein Link geschrieben. Da gab es dann auch einen Kommentar vom Matt Spike, den ich gern auffassen möchte. Er schreibt nicht schlecht. Wenn es da auch Custom-ROMs für gibt, 5,5 Zoll ist schon ein ganz schöner Brummer. Ansonsten von der Hardware, wenn es für den Preis kommt, top. Da müssen sich andere warm anziehen. Ja, yep. Genau. Das mit dem Display ist halt so immer ein Problem. Also mir ist es nicht groß genug. Ja, vielen ist es vielleicht zu groß. Aber ja, allen kann man es natürlich nicht recht machen. Custom-ROMs. Boah, ist ja schon mal Custom-ROM, sei ja nur schon Mod, wenn man so will, ne? Und also da müsst schon mit was weiß ich zugehen, ja? Wenn es da keine Möglichkeit gibt, das Ding zu rooten. Also das, ich glaube, das kommt schon von Anfang an so, dass man es ganz einfach mit einem Custom-ROM, mit einem anderen ROM, da anderem Custom-ROM überspielen kann, ja? Es wäre aber, da haben wir ein Telefon, das standardmäßig im Custom-ROM ausgeliefert wird, ja, aber auf dem man kein anderes Custom-ROM machen kann. Das wäre was für die Rubrik heuchlerisch, ja, oder wie sagt man, spaltende Persönlichkeit. Ja, dann gab's noch etwas, das hat mir der Matt Spike auch geschickt. Und zwar geht es da um eine Anzeige. Ich weiß nicht, was das für eine Anzeige ist, von welcher Firma, ist auch egal. Auf jeden Fall wurde da groß das Samsung Galaxy Trend Light propagiert mit, ja, 4 GB Arbeitsspeicher und einem kraftvollen 1 GHz Prozessor. Geil, ne? Und er hat auch geschrieben, hallo, Samsung bringt ein Phone mit 4 GB Arbeitsspeicher. Ja, ein Smiley, ne? Ja, natürlich ist es kein 4 GB Arbeitsspeicher. Also Leute, bevor ihr jetzt losrennt und ihr erwartet, dass ihr für 97 Ocken, ja, 4 GB Handy bekommt mit 4 GB Arbeitsspeicher, das wird ein Druckfehler sein. Die meinen bestimmt 4 GB Flash-Speicher. Ja, also Gesamtspeicher. Ich glaube kaum, dass das 4 GB Arbeitsspeicher sind. Das ist eigentlich vollkommen ausgeschlossen. Zumal der ja auch noch nicht angesprochen werden kann, weil kein 64-Bit-Prozessor drin ist. Und ein 1 GHz 64-Bit-Prozessor wird es so wohl nicht geben. Also vergessen, Leute, ja, Preiswunder. Preiswunder gibt's nur von OnePlus, ja, nicht von Samsung. Ja. Guter Fund von Matt Spike, danke. Und sieht mir so rot aus, das Prospekt. Na, wer hat denn da Mist gebaut? Na. Ja, dann komme ich mal zur App der Woche am Schluss. Das ist diesmal kurz und schmerzlos Boxcat. Jawohl, eine Katzen-App. Aber ein Katzenspiel immerhin, ja. Hat nix, ja, oder fast nix mit Nyan Cat zu tun. Boxcat, wie könnte ich das beschreiben? Spartanischste 8-Bit-Grafik. Simples Spielprinzip. Programmiertechnisch okay. Und hauptpositiver Augenmerk, es sind Katzen, ja, es geht um Katzen, Leute, ihr seid eine Katze, ihr könnt sogar zu Superbox Cat werden. Ja, das ist das Highlight an dem Spiel und warum das App der Woche ist, ja, ganz klar, es ist eine Box Cat, ja, und es macht Spaß. Es tut mir furchtbar leid. Ich hasse ja normalerweise solche Spiele. Okay, es ist, wenn man das mit Flappy Birds vergleicht, ist es 1000-mal anspruchsvoller als Flappy Birds. 1000-mal. Es gibt sogar jede Menge Levels, die man durchkunden kann. Verschiedene Sachen, die man beachten muss. Man kann seinen zerstörerischen Trieben freien Lauf lassen, ja, und wer Goat Simulator gespielt hat, der wird hier vielleicht auch sich freuen, dass er jetzt auch mit einer Boxcat die Autos zerstören kann, ja, wenn auch die Animationen lachhaft sind, ja. Man kann verschiedene andere Katzen freischalten, wenn man gut ist. Und es gibt ein originaler Chiptune Soundtrack dafür und tja, das ist halt das, was, sag ich mal, so ein Hauch von Kult reinbringt und es muss einfach App der Woche werden, weil ich da schon einige Stunden daran verbracht habe. Ja, und wenn ihr Katzen mögt und, sag ich mal, von Nyan Cat Sachen nicht sofort Schaum vor den Mund kriegt vor Hass, dann guckt's euch mal an. Es gibt auch eine kostenlose Version. Ich habe die Vollversion. Ja, ihr habt's richtig gehört. Ich habe die Vollversion für sagen und schreibe 66 Cent. 8-Bit Retro-Style Boxcats kaufen. Ganz klar, kaufen. Damit, Leute, komme ich zum Ende, bevor ihr hier noch weitere Rache-Schwüre gegenüber dem Uncast macht, weil ich so eine App als App der Woche hier nehme. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann nur her damit. Das Ganze könnt ihr loswerden unter der unter Antcast, ja, Antcast oben das Suche bei Google Plus eingeben und schon findet ihr die Sache. Ja, auf Google Plus findet ihr den Antcast in der Ghost Town. Yeah, proud to be a member of the Ghost Town. Dort könnt ihr euch dann hier eure Meinung zum Besten geben, da freue ich mich immer drauf. Oder ihr schreibt auch eine Mail, rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Dort könnt ihr auch die Sachen reinschreiben. Bitte vermerkt, was ich an Namen da sagen darf. Ja, ansonsten wird nur der Vorname genannt, natürlich. Und damit wünsche ich euch auch eine schöne Woche. Ach, halt noch, Moment, das ist fast wieder vergessen, ja. Die ganzen Links und Infos findet ihr natürlich auch unter Antcast.zenetcast.com und da bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, zenetcasts.com mit S hinten. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif, ja, und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!